sicher auf den Mond, danach noch auf den Mars. Ich färb den Himmel blond, heute modellier ich Spaß. Und dann lade ich Nani ein in ein Turnlokal. Dort machen wir Bert und Schwein, original, oral, anal. Heute bin ich Präsident und ein Arschloch noch dazu. Heute bin ich dekadent, heute will ich CDU. Ich mal mir die Lippen blau und schnupfe Kokain. 2 Kilo einfach für lau und dann spiele ich Zeppelin. Heute ruf ich Satan an, dann trampen wir zu Gott, erklären dem Butzermann sein Versagen und Bankrott. Danach heirate ich Tiffy, vielleicht auch Mickey Maus. Ganz egal, Hauptsache Pussy, oder doch lieber Santa Claus. Ich habe mir die Hoffnung in Ultraviolett. Heute lebe ich ungesund, ich spritze mir 7 Liter Fett. Heute bin ich komisch drauf, liegt es wohl am LSD. Mein Verstand spielt ausverkauft und es tut mir nicht mal weh. La la la.